noch klein, Johann, wie groß war da die Welt. Wir saßen auf dem Stein, Johann, vom Brunnen an Nachbarsfeld. Am Himmel zog der Mond sein Bahn, wir sahen ihm zu dabei und fragten uns, wie hoch der Mond, wie tief der Brunnen sei. Weißt noch, wie still es war, Johann, kein Blatt rührt sich am Baum. So ist das nun nicht mehr, Johann, wohl höchstens noch im Traum. Ach nein, wenn dann der Schäfer sang, allein auf weitem Feld. Nicht wahr, Johann, das war ein Klang, wohl einzig auf der Welt. Mitunter in der Dämmerung, da kann Zumut mir sein. Läuft heiß mir dann den Rücken lang, wie auf des Brunnens Stein. Dann dreh ich mich ganz hastig um, als wär ich nicht allein. Doch alles, was ich seh, Johann, das ist, ich steh und wein. Dann dreh ich mich so hastig um, als wär ich nicht allein. Doch alles, was ich seh, Johann, das ist, ich steh und wein.